Neue Beweise für die Fälschung der deutschen Geschichte. Einleitung. Die Gefahr der gefälschten Geschichte. Das vorliegende Heft liefert ergänzende Beiträge zu meinem Buch »Die Fälschung der deutschen Geschichte« und bringt weitere Belege für die dort ermittelte Tatsache der spätmittelalterlichen Geschichtsfälschungsaktion. Das richtige Verständnis der folgenden Kapitel setzt also die Kenntnis des genannten früheren Werkes voraus. Aus der ausgesprochenen Eigenart der bisher erschienenen vier Hefte, sich nicht nur an die Fachhistoriker, sondern überhaupt an alle gebildeten Laien zu wenden, hat man eine Flucht vor der Fachkritik folgern wollen. Das ist ein Irrtum. Mir ist nichts willkommener und meinen Untersuchungen kann nichts dienlicher sein als gründliche Kritik durch die Fachwissenschaftler. Was mich vielmehr wundert, ist, dass bis heute, fast ein Jahr nach Erscheinen des ersten Heftes, noch kein Fachmann mit einer ernsthaften Kritik hervorgetreten ist. Warum nicht? Um zu erklären, weshalb ich mich bewusst auch an gebildete Laien gewandt habe und wieder wende, möge es mir erlaubt sein, kurz einige Bemerkungen persönlicher Art anzuführen. Das Manuskript der Fälschung der deutschen Geschichte stellt keine ganz junge Frucht der letzten Jahre dar, sondern hat schon eine Geschichte hinter sich. Die erste Niederschrift meiner Gedanken über eine systematische Fälschung der mittelalterlichen Geschichte begann ich am 16. Januar 1923. Diese 16 Seiten dieses ersten kleinen Versuches umschließen eine Keimzelle, die bereits alle nachherigen Einzelthesen eingebettet enthält. Im Frühjahr 1926 lag dann eine Ausarbeitung der universalen Geschichtsfälschung in Form eines stattlichen Manuskriptes von 292 Seiten druckfertig vor. Frohgemut begab ich mich nun auf die Suche nach einem Verleger. Dass nicht sofort der erste Zugriff, hatte ich mir wohl gedacht. Dass aber kein Verlag ein Interesse für meine Arbeit bekunden würde, wie sich in der Folgezeit herausstellen sollte, das freilich hatte ich mir nicht gedacht. Ich weiß nicht mehr, an wie viel Dutzend Verlage ich mich gewandt habe. Einmal erklärte sich ein Verleger zur Annahme des Werkes bereit, unter der Bedingung, dass es mir gelänge, zur Drucklegung von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft eine Subvention zu erhalten. Ich richtete einen diesbezüglichen Antrag an das Präsidium der Notgemeinschaft, aber leider, ich kam mit meiner Bitte an, als gerade die Kasse der Notgemeinschaft leer oder doch fast leer war. Denn am 8. November 1926 erhielt ich vom Präsidium die Antwort, dass es uns leider mit Rücksicht auf die der Notgemeinschaft zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich ist, Ihnen eine Beihilfe zur Veröffentlichung Ihrer Arbeit zu gewähren. Inzwischen wollte ich wenigstens zu erreichen versuchen, dass die historische Fachwissenschaft Kenntnis vom Dasein meiner für sie doch nicht ganz uninteressanten und unwichtigen Arbeit erhielt. Also sandte ich eine Zusammenstellung der Ergebnisse meiner Forschungen an eine Stelle, von der ich glaubte, dass sie ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach dafür da sei, neue wissenschaftliche Erkenntnisse jeder Art entgegenzunehmen und zu begutachten. Das Antwortschreiben der Preußischen Akademie der Wissenschaften bereitete mir jedoch eine überraschende Enttäuschung. Es lautete: Auf Ihr Schreiben vom 3. November diesen Jahres teile ich Ihnen ergebenst mit, dass nur die ordentlichen Mitglieder der Akademie berechtigt sind, in den Sitzungen Arbeiten vorzulegen. Die von Ihnen eingereichte Schrift über die universale Geschichtsfälschung kann daher nicht berücksichtigt werden. Im Übrigen geht die Akademie grundsätzlich auf Einsendungen von Privatleuten nicht näher ein. Über diesem Schreiben kamen mir allerlei Gedanken. Gedanken, wie sie etwa Sauer in »Grundlagen der Wissenschaft« 1926 zum Ausdruck gebracht hat. Jenes Schulen- und Klickenwesen, das der Todfeind objektiver und ehrlicher Forschung und damit der Wissenschaft überhaupt ist, anstelle der Wissenschaft tritt persönliche Politik mit ihren Organen, Vereinigungen, Kongressen, Instituten. Was stand doch in dem Schreiben? Nicht auf die Leistung, Nicht auf die Qualität der eingereichten Arbeiten komme es an, sondern auf die Person, welche eine Arbeit vorlegen darf. Berechtigt sei nicht jede Privatperson, sondern nur statutengemäß der anerkannte wissenschaftliche Beamte. Ich glaubte in lebendigster Gegenwart Mittelalter vor mir zu sehen. Allerlei Gedanken kamen. Richtig, auf die Arbeit von Privatpersonen ist ja die beamtete Wissenschaft prinzipiell nie näher eingegangen. Schopenhauer, Nietzsche kamen mir in den Sinn. Für Vertreter beamteter Wissenschaft waren diese Männer nicht vorhanden. Es kann nicht genug daran erinnert werden, dass die Geister, die unserer Kultur der letzten Generationen ihren Stempel aufgedrückt haben, von der offiziellen Wissenschaft ihrer Zeit übersehen worden sind. Wie merkwürdig es unter den beamteten Historikern der Monumenta 1916 hinsichtlich des damals herrschenden wissenschaftlichen Betriebes anscheinend zugegangen sein muss, bezeugt folgende Feststellung und Mahnung B.R. Kruschs. Neues Archiv, Band 40, Seite 499. Niemals sollte das Selbstständigkeitsgefühl der Abteilungsleiter der Monumenta so weit gehen, die Arbeiten sogar vor den Blicken der nächsten Fachgenossen ängstlich zu verbergen. Ja, die historische Quellenforschung war bis vor kurzem eine wunderliche Geheimwissenschaft. Ich sagte das schon in der Fälschung der deutschen Geschichte. Sogar die nächsten Fachgenossen durften nicht in den Tiegel gucken, in dem der mittelalterliche historische Stoff nach altbewährten und ererbtem kritischen Rezept behandelt und geläutert wurde. Und gar erst der gebildete Laie. Um auf die Erfahrung des Jahres 1926 zurückzukommen, es ergab sich damals und später, dass die offizielle Wissenschaft, in diesem Falle die historische Fachwissenschaft, keinerlei Interesse bekundete, meine Forschungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. Ich gebe zu, dass man einen gewissen Milderungsgrund in der Tatsache erblicken darf, in mir einen totalen Autodidakten vor das Kollegium der offiziell geschulten Fachleute hintreten zu sehen. Was kann schon von einem Autodidakten Neues und vor allem Gutes kommen? Nun, es kann schon etwas Gutes daherkommen, etwas scheinbar Unwichtiges, was aber in Wahrheit den gewaltigsten Vorteil des Autodidakten über den Geschulten ausmachen kann, nämlich der naturwüchsige, hausbackene, unverschulte Verstand. Der freie Naturblick ohne die jeweils handelsübliche Schulbrille. Die an eigener Lebenserfahrung ohne gärtnerische Hilfe herangezüchtete Vernunft, die Mut zum selbsteigenen Denken besitzt. Das alles kann der Autodidakt vor dem geschulten Fachmann voraushaben, und gerade das kann oft den Ausschlag geben.